Deutschlandfunk. Das Feature. Berlin Adlershof. Ein Trampelpfad schlängelt sich entlang einer schmalen Streuobstwiese. Zwischen Obstbäumen und wilden Sträuchern ragen vereinzelt die Dolden der kaukasischen Herkulesstaude aus der Wiese. Überall zirpt, piept, zischt und raschelt es. Dann, ganz langsam, dehnt sich ein mächtiges Dröhnen aus. Ich schaue in den Himmel. Aus einer dunstigen Wolke gleitet ein Flugzeug. Verliert an Höhe, setzt zur Landung an. Generell kann man sagen, dass Wanderung und Bewegung und auch auf der Suche sein nach anderen Möglichkeiten von Leben, von Existenz, gehört ganz sicher zum Menschsein dazu von Anfang an. Ich schließe die Augen. Die Türen des Flugzeugs öffnen sich. Die Invasoren steigen aus. Aliens. Die Invasion exotischer Tiere und Pflanzen. Feature von Stella Lunke und Josef Maria Schäfers. Wenn ich mit der Bahn durch Deutschland fahre, sehe ich viele nicht einheimische Arten ganz einfach vom Zug aus. Zum Beispiel den Riesenbärenklau mit seinen großen Dolden, Herkulesstaude auch genannt, oder an Flussrändern das indische Springkraut mit seinen lila Blüten. Ingo Kovarik, Professor am Institut für Ökologie der TU Berlin und ehrenamtlicher Landesbeauftragter für Naturschutz. Die Urlauber an der Küste werden die Kartoffelrose kennen, die sich in den Dünen ausbreitet. Und wenn sie etwa in wärmeren Gebieten unterwegs sind, sehen sie den Schmetterlingsflieder am Straßenrand blühen oder an Herbizidstreifen der Bahn oder auf Ruinen wachsend. Hallo? Füttern Sie die jeden Tag? Ja, wir gehen oft her. Ich bin ja nur schon so lange mit dem Schnee, da finden wir ja nicht. Wissen Sie eigentlich, wo die herkommen, die Mandarinen? Die kommen vom Templiner See, weil alles dicht ist da. Sind ausgehungert. Und das geht nun schon Wochen. Bei den Tieren sind ja im Bereich der Amphibien der Ochsenfrosch sehr bekannt geworden. Der Halsbandsittich, der größere Populationen schon aufgebaut hat. Bei den Säugetieren etwa der Waschbär, der Bisam oder der Marderhund. Oder besonders spektakulär der Nandu, also eine Vielzahl von Arten. 27. Februar. Wir sind in Potsdam. Um 10.30 Uhr treffen wir an der Nute den Ornithologen Wolfgang Metlow vom Naturschutzbund Brandenburg. Es ist kalt, -7 Grad. Auf dem Wasser treiben Eisschollen. Der Uferbereich liegt unter einer dicken Schneedecke. Da ist gleich die erste, sitzt hier oben im Schnee. Ich habe ein bisschen Brot dabei, ja, dann können wir die mal anfüttern. So, die Braunen da hinten, das sind die Weibchen. Ne? Die haben diesen weißen Strich am Auge. Daran kann man die immer ganz gut erkennen. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts ist die Mandarinente in Deutschland. Als freifliegender Bestand des Berliner Zoologischen Gartens bahnte sie sich bald einen Weg in die freie Natur, wo sie heute friedlich mit den einheimischen Enten lebt. Hallo, grüß dich. Hallo. Hallo. Hallo. Das passt jetzt wunderbar, das ist nämlich einer der eifrigsten Vogelbringer, die wir hier haben. Jetzt können wir das hier mal sehen, wie das funktioniert mit der Schlinge. Wird dann hingelegt und dann wird mit ein bisschen Futter angelockt. Und dann, wenn die dann drin sind, zieht man so und hat sie. Vorsicht, jetzt kommt einer, jetzt ist okay, einer drin. Jawohl, Kino Mandarinente. Doch, gleich. Jetzt ist er drin. Ja, da haben wir sie. Also man darf auch nicht zu doll ziehen wegen der Beine. Und man guckt halt danach immer auch, ob der Ring beweglich ist. Und dann können sie wieder los. Der Beringer packt die Utensilien in einen abgewetzten Lederrucksack und wischt sich die Hände an der Hose ab. Die Ente flattert hektisch zurück zu ihren Artgenossen. Sie ist jetzt registriert. HA-013980. Hiddensee, Germania. Es ist Anfang April. Wir sind in der Nähe von Neuss bei Grevenbroich. Udo Rose vom Erftverband fährt uns durch die vom Braunkohleabbau völlig umgestaltete Landschaft. Die Dörfer sind funktional entlang der Durchgangsstraßen gebaut, die historischen Ortskerne wirken verlassen. Die Erft, die dieses Gebiet durchfließt, ist ein begradigter, eher unscheinbarer Bach. Da ist eine Schildkröte, da haben wir aber Glück gehabt. Da ist eine Schmuckschildkröte da unten. Dann hat es sich ja doch gelohnt, hier hinzugehen. Ach schade, jetzt ist sie abgetaucht. Das war aber ein recht großes Exemplar. Hier jetzt? Die hat da an dem Betonrand gehangen. Wir fahren weiter durch den, wie Rose sagt, hässlichsten Ort Deutschlands. Die Hauptstraße führt auf ein Kraftwerk zu, dessen Kühltürme und Schornsteine verschiedener Bauphasen weit in den Himmel ragen. Sollte man gar nicht vermuten, dass hier die romantische Gilbachquelle ist. Komm ich mal ein bisschen an den Rand. So. Wir warten vielleicht, bis der weg ist. Ja, mitten im Industriegebiet haben wir hier die sogenannte Gilbachquelle. Das ist der Auslauf des Kühlwassers aus diesem riesigen Kraftwerk mit einer Temperatur von im Schnitt 25 Grad. Hier sind diverse tropische Fischarten drin, vor allen Dingen der Guppi. Es gibt Zebrabuntbarsche drin. Es gibt diese kleinen Anzistruswelse, die die Aquarianer kennen. Es gibt Tilapien drin, also ein buntes Sammelsurium. Wir können jetzt mal nach vorne wirklich da an das Rohr gehen, um mal zu schauen, ob man dann irgendwas an Fischen sieht. Da, da schwimmt einer. Ich habe ihn auch gesehen. Das war mit sehr großer Wahrscheinlichkeit so ein afrikanischer Buntbarsch, ein Zebra-Buntbarsch. Da kommt er gerade wieder. Ja, das ist einer, eindeutig. Das ist ein Buntbarsch. Ich werde jetzt hier mal, soweit ich das mit den Stiefeln kann, reingehen. Mal gucken, ob ich da in diesem Gestrüpp Guppies finde, weil da verstecken die sich ganz gerne. Die Gilbachquelle ist ein Betonrohr mit einem Durchmesser von ca. 1,50 Meter. Die vielen exotischen Fische und Pflanzen, die hier zu finden sind, wurden von Aquarianern ausgesetzt. Manche Arten haben sich etabliert und leben seit einigen Generationen im Gilbach. Jede Art hat die Tendenz, ihr Areal zu erweitern, um damit auch das Überleben zu stärken. Für viele Tiere und vor allen Dingen auch für viele Pflanzen sind Gebirge oder Flüsse oder Meere absolute Ausbreitungshindernisse. Zudem verbietet der Mensch das Aussetzen exotischer Arten und kontrolliert Flugzeuge, Überseeschiffe und LKWs an den EU-Außengrenzen. Trotz dieser Absicherung ist die illegale Einreise der Aliens nicht zu stoppen. Ingo Kovarik vom Institut für Ökologie der TU Berlin. Und was jetzt der Mensch macht? Diese Ausbreitungsbarrieren zu überqueren, und zwar absichtlich, indem Tiere oder Pflanzen eingeführt werden oder eben indem sie als blinde Passagiere mit Gütern transportiert werden oder an den Reifen eines Autos oder auch an den Schuhen. Es sind unendlich viele Wege und deswegen ist das ein biogeografischer Vorgang von evolutionärer Bedeutung, weil es so etwas in dieser Dimension vorher noch nie gegeben hat. Ups. Da stehen jetzt drei Guppies. Oh, jetzt sind sie wieder weg. Hier, da kommen sie wieder aus der Strömung raus, jetzt an dieser alten Flasche. Das sind zwei Weibchen und wahrscheinlich, nein, da sind noch mehr Exemplare. Ja, so durchaus dick, die sind trächtig. Hier sind noch viel mehr. Wir haben in der Summe jetzt hier in dieser Ecke vielleicht 20 Exemplare. Es hat immer vergleichbare Motivationen gegeben, nämlich die Suche nach einem guten oder nach einem besseren Leben. Regina Röhmhild, Professorin am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität, befasst sich mit menschlicher Migration. Und das konnte früher natürlich ganz existenzielle Dimensionen haben, dass man von da, wo man ist, weggeht, weil man dort kein Auskommen mehr hat und man Hunger, Armut und so weiter erlebt, aber eben auch wegen politischer, wegen religiöser Verfolgung. Also es gibt sehr, sehr viele Gründe für Migration und eben nicht nur immer diesen einen, den wir ständig im Kopf haben, dass es dabei um die Anziehungskraft von wirtschaftlich besser gestellten Gesellschaften geht. Am 19. Mai. Wir sind am Tegeler See in Berlin. Wir sind hier mit dem Wildtierbeauftragten des Berliner Senats, Dirk Ehlert, verabredet. Vor ein paar Stunden ging bei ihm ein Anruf ein, dass zwischen den Anlegestellen der großen Ausflugsdampfer ein Waschbär gesehen wurde. In einer dieser großen alten Bäume lebt zum Beispiel eine Waschbärfamilie. Kein Mensch bekommt das mit, nur allenfalls diejenigen, die dann mal nach oben gucken und zufällig dann die großen dunklen Augen sehen, die dann aus dieser Höhle herausscharen. Und im Augenblick ist eine Zeit, wo die Jungwaschbäre neugierig sind. Sie verlassen, auch wenn allzu heiß ist, ihr Quartier und begeben sich dann in die nächste Umgebung. Und unmittelbar in den Strauchbereichen am Uferrand scheint sich ein junger Waschbär zu verstecken und neugierig die Umgebung zu erobern. Das heißt jetzt nicht, dass man den gleich sieht. Die sitzen irgendwo, wir gucken mal, ob die hier nicht da sind. Man sieht sie nicht mal immer. Wenn die sich so einrollen, dann ist es nicht ganz einfach. Der Waschbär stammt aus Nordamerika. In den 20er Jahren fing man in Deutschland an, Waschbären zu züchten, um Felle für Pelzmäntel herzustellen. Im Laufe des Krieges rissen manche Waschbären aus diesen Farmen aus, andere wurden freigelassen. Die von Hermann Göring geleitete Jagdbehörde genehmigte zum Beispiel 1934 das Aussetzen von zwei Waschbärpaaren am Edersee in Hessen. Deshalb wird der Waschbär noch heute oft Nazi-Waschbär genannt. Und eigentlich würde er aber jetzt noch so schlafen um die Zeit? Oh, der döst ein bisschen. Vielleicht ist ihm auch da drin zu heiß in der Höhle und er kommt dann nach draußen. Die gehen hier so gerne in diesen Verschlag rein, da wo ein bisschen Wind ist, wo es kühler ist. Hier jetzt unter diesem Pfosten? Nein, hier unmittelbar in der Hecke drin. Eigentlich bin ich mir sicher, dass er noch da ist, aber es kann auch sein, dass hier nach vorne gelaufen ist. Wir können überall sein. Und finden die hier überhaupt was zu fressen? Die Waschbären leben hier mehr oder weniger im Paradies. Sie müssen sich vorstellen, als wenn sie in einem Einkaufszentrum leben, keine Miete zahlen müssen und jeden Tag alles fressen und essen dürfen, was sie möchten. Müssen sie mal morgens hierher kommen, da sehen die Papierkörbe auch entsprechend aus. Ja? Die reißen eben alles raus. Hier haben wir zum Beispiel was sehr Leckeres. Hier sind nämlich noch Thunfischsalatreste drin und ein Hamburger, der weggeschmissen wurde. Und das kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, wird heute Nacht aufgeräumt von den Waschbären. In einer Welt, die im Wandel ist, müssen wir eben auch sehen, dass sich die Natur anpasst. Das heißt aber nicht, dass man jetzt beliebig alles verändern kann. Denn wir haben letztendlich die Verantwortung vor dem Bewahren des Bestehenden, also der vorhandenen biologischen Vielfalt, aber auch eine Verantwortung, dass wir die Anpassungsfähigkeit der Natur an neue Bedingungen, an städtische Landnutzung, an den Klimawandel auch zulassen müssen. Bereich sind wir jetzt, wo die sich ja vor 10 Jahren angefangen haben zu etablieren. Aber ja, da oben sind auch noch wieder welche. Wir werden mal immer anhalten, sodass ich das Fernglas nehmen kann. Aber jetzt sieht man schon, es ist eindeutig ein Nandu, also ein einzelnes Tier. Aber wenn man jetzt ein Stückchen weiter unterhalb guckt, sieht man da noch mehrere Köpfe im Weizenschlag. Gehen wir mal hin? Gehen wir mal hin. 3. Juni im Biosphärenreservat Schalsee. Wo früher das Niemandsland zwischen BRD und DDR war, ist heute eine Art Pampa entstanden, in der sich der Nandu wohlfühlt. In seiner Heimat Argentinien ist er vom Aussterben bedroht. Der Ranger Mario Axel hängt sein Fernglas um und geht zum Feldrand. Wir werden mal sehen, wie dicht wir rankommen. Also ich schaue mal einmal ganz kurz mit dem Fernglas. Wir haben jetzt ein einzelnes Tier und 3 Tiere, die ein bisschen Abstand halten. Dann können Sie mal durchgucken, wenn Sie wollen. Es ist unklar, ob die Nandus aus einem privaten Gehege ausgerissen sind oder ob sie illegal ausgesetzt wurden. Mittlerweile leben ca. 200 Nandus frei am mecklenburgischen Schalsee. Können Sie die mal beschreiben, die Tiere? Also es ist eine Straußentierart. Sie sind grau, relativ großen Schnabel. Große Augen, die haben eine Größe vom Rumpf her ca. 1,20 Meter, dann kommt ein langer Hals dazu. Also es kann schon passieren, dass Nandus bis zu 1,80 Meter hoch werden. Ne? Machen die Geräusche? Naja, dieses berühmte Nandu. Musik. biologische Invasionen, die Ausbreitung nicht einheimischer Arten, werden in zwei Zeitabschnitte geteilt. Alles, was nach der Eiszeit gekommen ist, sind neue Arten, weil durch die Vereisung viele Arten hier, fast alle Arten, ausgestorben sind. Diese Arten bezeichnen wir heute aber als einheimisch, weil sie auf natürliche Weise in unser Gebiet gelangt sind. Aber erst nach Kolumbus, in der Zeit der Kolonisierung der Welt, wurde die Ausbreitung von Pflanzen und Tieren ein globales Massenphänomen. Alle Arten, die nach Kolumbus, nach 1492 nach Deutschland gelangt sind, bezeichnen wir also als Aliens, Fremde. Meine Damen und Herren, liebe Kinder, ich begrüße Sie im Namen der Adlerreederei, auch im Namen der Besatzung recht herzlich. Mitte Juli, ein heißer Hochsommertag. Ich bin an der Nordsee auf Sylt. Hier fahre ich auf einem Fischkutter mit, auf dem mit einem Netz Tiere aus dem Wasser geholt werden. Am Meeresgrund soll es besonders viele Exoten geben. Ein blonder, langhaariger Zivi hält sich ein winziges Mikrofon vor den Mund und erklärt den Touristen den Fang. So, das war auf unser Startsignal das Huten. So, genau, perfekt. Wir hatten heute einen sehr guten Fang. Ich halte gleich auch jedes Tier hoch. Keine Panik, da kriegt dann jeder was zu Gesicht, denke ich. So, dann widmen wir uns mal dieser riesigen Muschel hier. Irgendwie. Ich habe mal so eine Muschel gesehen. Du hast schon mal so eine gesehen? Ja, die sieht man wirklich häufig bei uns. Ich tropf's noch mal ein bisschen ab. Wahrscheinlich schon viele von euch am Strand gefunden. Ja, ich. Genau, weißt du denn auch, wie die heißt? Ja, sag mal. Auster? Genau, das ist die Auster. Wobei man da ein bisschen unterscheiden muss. Das hier, was ich gerade hochgehalten habe, das ist die pazifische Auster. Da die einheimische Auster ausgestorben ist, hat der Sohn des Orangensaftfabrikanten Dittmeier 1987 die pazifische Auster nach Sylt eingeführt, um sie hier zu züchten. Es gibt natürlich immer so vor allem dieses ökonomische Kalkül. Welche Migranten sind positiv, sind nützlich, sind gut für die Gesellschaft, weil sie hier Kenntnisse reinbringen, die wir brauchen können. Regina Röhmhild, Professorin am Institut für Europäische Ethnologie der Humboldt-Universität Berlin. Im Gegensatz zu anderen, die hier einwandern und, wie dann oft behauptet wird, uns dann anschließend nur auf der Tasche liegen gewissermaßen. Durch die Maschen der Aufzuchtnetze sind die Larven der pazifischen Auster in die Nordsee entwichen. Mittlerweile hat sich die pazifische Auster so stark im Watt vermehrt, dass sie Arten wie die einheimische Miesmuschel verdrängt. Die setzen sich auf eine andere Muschel drauf und das ist eben diese Muschel hier, die Miesmuschel. Und zwar die Miesmuschel kann überhaupt nicht im Boden drin überleben. Auf der Faktenebene ist es so, dass durch die Einführung neuer Tier- und Pflanzenarten und deren Ausbreitung die biologische Vielfalt unter dem Strich erstmal erhöht worden ist. Auf der anderen Seite können einige dieser Arten gefährlich werden, in dem Sinne, dass sie andere Arten zurückdrängen. Interessant ist, wir haben in Deutschland etwa 600-700 Arten, die nicht einheimisch sind und dauerhaft etabliert sind. Also nur 50 davon sind bislang als Problemarten bekannt worden. Der Mensch teilt halt immer alles in nützlich und nicht nützlich ein. Und da ist auch dieses moderne Ideal der Naturbeherrschung durch den Menschen. Wir haben das alles im Griff. Wir können entscheiden, was und wer gehört wohin. Und was brauchen wir aber doch vielleicht hier und können das dann aber auch so kontrollieren. Ja, das Problem ist, dass das blöde Unkraut so überhand nimmt. Ich meine, das ist eigentlich ja überall. Wenn man so irgendwo in einen Wald reinfährt, versteht man eigentlich überhaupt nicht, warum es da eins gibt. 16. Juli. Ich sitze im VW-Bus des Bürgermeisters von Kirchdorf im Wald. Alois Wildfeuer. Im Laderaum klappern Getränkekisten. Wir fahren von der Straße ab und kommen über eine kurz gemähte, saftige Bergwiese zu einem Bach. Eine Stelle, an der heute besonders viele Mitglieder des Bayerischen Waldvereins aktiv sind. So, Mädels. Wie schaut's aus? Das aus dem Himalaya stammende Springkraut entwickelt stark riechende rosa Blüten. Die Samenkapseln explodieren im Herbst schon bei leichtestem Druck. Dabei ringelt sich die Schale weg und die Samen werden bis zu 7 Meter weit geschleudert. Ich habe das letztes das erste Mal springen sehen und gehört. Das ist der Wahnsinn. Und dann sind wir durch den Wald gegangen und dann war da irgend so eine Plantage. Und dann habe ich immer beim Gehen, hat man das plötzlich gesehen, die sind geflogen, die Färben und so. In Unmengen. Wenn es dann blüht, drückt man kurz an, dann springt es. Weil da ist der Samen drin, glaube ich, gell? Genau, und deswegen vermehrt sich das Kaiserstück. Nein, geht nichts mehr. Mit Lübenzahn geht das. Mal probieren es noch mehr. Diese Pflanze siedelt sich auch an, wo bereits intakte Natur vorhanden ist. Ja. Und wenn da nichts passiert, dann zum Beispiel die ganzen Seitenbäche, die ganzen Gräben, die ganzen Feuchtgebiete, dass dann die heimische Vegetation unterdrückt wird, dann praktisch verdrängt diese Pflanze alles. Während Josef im Bayerischen Wald die Springkraut-Ausreißaktion begleitet, bin ich mit dem Bus in den Norden der Insel Sylt gefahren. Hier befindet sich die Wattenmeerstation des Alfred-Wegener-Instituts für Polar- und Meeresforschung. Der Leiter Carsten Reise geht mit mir in den Keller, wo ich mir passende Gummistiefel aussuche. Direkt vor dem modernen Institutsbau hinter den Dünen beginnt das Watt. Es ist Ebbe. Wie Felsen erstrecken sich im seichten Wasser die Austernbänke bis zum Horizont. Ich warte hinter dem weißhaarigen Meeresbiologen durchs Watt. Das sind auch schon die Austern. Und man sieht schon, das wird ja immer gruseliger auf der Bodenoberfläche. Da nimmt dann die Austerndichte zu. Es ist ein, wenn man so oberflächlich hinguckt, nur noch ein Austernriff. Aber wenn wir dann solche Austern hochnehmen, dann sehen wir dazwischen, hocken dann doch noch wieder so hier und dort die Miesmuscheln. Sie sind also nicht ganz verschwunden. Aber aus den zurückliegenden 10 Jahren, in denen sich vor allen Dingen die Austern jetzt hier richtig festgesetzt haben, können wir schon ableiten, dass sie hier einen Platz in dem Ökosystem Wattenmeer gefunden hat, den sie sicherlich nicht wieder preisgeben wird. Und wir werden uns auf Dauer darauf einstellen müssen, dass im Watt Austern sehr weit verbreitet sind und Miesmuscheln nur noch zur Not dazwischen zu entdecken sind. Was ist denn das hier? Ein Stück Ziegelstein. Obwohl, den Stein könnte ich jetzt auch hochheben. Da wächst nämlich eine aus Australien stammende Seepocke drauf. Und wo gehen wir jetzt hin? Da, wo die 2 Menschen da zu sehen sind. Also hier an der Küste ist es so, dass wir zurzeit eine Invasionsrate von etwa 1 Art pro Jahr haben. Was wir gegenwärtig beobachten, hat eine so rasante Geschwindigkeit, die man als eine Revolution bezeichnen kann. In der Schifffahrt gelangen sehr viele Algen und Einzeller, Meerestiere, auch Muscheln mit dem Ballastwasser von Ostasien nach Europa. Und das Ballastwasser wird in den Häfen abgelassen und damit kommen viele neue Arten in die küstennahen Gewässer. Wir können da vorne noch mal graben. Da gibt es noch einen Wurm, der aus Nordamerika stammt. Es gibt so kleine Öffnungen an der Bodenoberfläche, die einen Hinweis drauf geben, das könnte er sein. Ah, da habe ich ihn erwischt. Und dieser Wurm, der ist schon früh im 19. Jahrhundert zuerst nach Norwegen verschleppt worden und von da aus hat er sich dann nach Süden bis in die Nordsee hinein ausgebreitet. Der kann gut 30 cm lang werden, ist also, wie man das von einem amerikanischen Wurm auch erwarten kann, ein wahrer Gigant hier in der Bodenfauna. Waldshut, ein kleiner Ort am Rhein im Schwarzwald. Hier ist Gefahr im Anflug. Der asiatische Buschmoskito hat sich von Ostasien über Südeuropa bis hierher vorgekämpft. Und von der berüchtigten Tigermücke wird erwartet, dass sie in naher Zukunft den Sprung über die Alpen schafft. Ich treffe auf einem Friedhof eine Biologin, die ich bei ihrer Arbeit begleiten darf. Mein Name ist Katrin Huber. Ich bin hier auf den Friedhöfen in Südbaden unterwegs für meine Doktorarbeit über Aedes japonicus. Wir laufen durch die Gräber, also nicht durch die Gräber, wir laufen zwischen den Gräbern durch und gucken, ob wir irgendwo Wasserbehältnisse irgendeiner Art sehen. Weil sich herausgestellt hat, dass Friedhöfe ein optimales Habitat für Schnaken sind. Also das ist echt das Eldorado. Es gibt für die Weibchen viele Eiablagemöglichkeiten, also viele Behältnisse mit Wasser drin, wo die Larven aufwachsen können. Und für die Männchen viel Nektar zum Fressen und natürlich für die Weibchen die Besucher zum Stechen. Da vorne ist ein Wasserbecken, das sieht schnakig aus. Und wenn wir da jetzt mal reingucken, dann sieht man auch, hier sieht man was zucken. Da siehst du das hier, was sich da so schlängelig bewegt. Das sind Schnakenlarven. Kann ich gerade mal so einen Behälter? Genau. Die fangen wir jetzt einfach mal raus. An der kann man jetzt auch erkennen, was für eine Art es ist. Und zwar erkennt man das an dem Siphon, an dem Atemrohr. Bei der hier, die man jetzt sieht, ist der Siphon ziemlich dunkel und ziemlich kurz. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine Aedes-Larve. Und das sind die, die wir suchen. Die Moskitoeier werden durch den Handel mit alten Autoreifen in alle Welt transportiert. Dort schlüpfen die Larven und verbreiten sich weiter. Im Gegensatz zu unseren einheimischen Mücken können die Moskitos tropische Krankheiten wie das Chikungunya oder Dengue-Fieber übertragen. Es werden bereits diverse Bekämpfungsmethoden erprobt, um die Mückenpopulationen zu dezimieren. Fallen mit Hautduftstoffen ziehen die Mücken an und spezielle Proteine, die durch Wasser aufgenommen werden, bringen das Darmepithel der Insekten zum Platzen. Und was passiert jetzt weiter? Dann habe ich einen Plan, in den das eingetragen wird, welche Städte positiv sind und welche nicht. Wir gehen nämlich davon aus, dass sie aus der Schweiz, wo die schon ziemlich massiv vorkommen, zu uns hochwandern. Aber wahrscheinlich stellt der Schwarzwald hier so eine Sperre dar, wo es einfach zu kalt wird. Da kommen sie nicht hoch. Die müssen dann, wenn, dann hier drumrum oder hier an der Autobahn entlang. Aber wenn du jetzt nördlich welche findest, gehst du dann noch weiter? Dann gehe ich noch weiter nach Norden, bis ich dann so 20, 30 Kilometer wirklich keine gefunden habe. Wenn eine nicht einheimische Art negative Auswirkungen auf andere Arten hat oder auch auf die Gesundheit etwa, dann gibt es die Verpflichtung, etwas zu machen, auch wenn die Art wie alle anderen Arten auch unter die allgemeinen Bedingungen des Artenschutzes fällt. Und das ist letztendlich die Rechtfertigung, dass sie dann auch Neozoen oder Neophyten bekämpfen können. Die Gruppe der Aliens unterteilt man in Neozoen und Neophyten, also nicht einheimische Tiere und nicht einheimische Pflanzen. Wenn eine Art unerwünschte Auswirkungen auf ihre neue Umgebung hat, wird sie als invasiv bezeichnet. Im stark verrauchten Bulli zwischen hölzernen Käfigen fahren wir nach Kassel-Harleshausen, einer Villensiedlung direkt am Habichtswald. Frank Becker möchte uns hier eine Waschbär-Sicherungsanlage präsentieren, die er im letzten Jahr installiert hat. Als wir das Grundstück betreten, kommt der ca. 50-jährige Besitzer im Kaschmirmantel aus dem Haus und öffnet das Garagentor. Auf der Einfahrt parken ein Mercedes, ein BMW Cabriolet und ein Ferrari. Guten Tag. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Da können Sie uns gleich wieder die Anlage instand setzen. Wo ist die kaputt? Ja, die macht komische Geräusche. Meine Frau hat sie ausgemacht, versucht sie zu erreichen. Ich mach sie mal an. Darf ich mal gucken? Ja, das können Sie sich gerne angucken. Ja, das ist im Prinzip eigentlich nur ein Trafo. Ja. Es gibt ein effektives Mittel gegen Waschbären. Das hat eine V0 von 800 Meter pro Sekunde und wirkt hervorragend. Nur, wenn da mal was dazwischen wächst, dann gibt es so Stromüberbrückungen. Ansonsten funktioniert das bestens. Um das Dach der Villa sind zwei Elektrodrähte verlegt, ein Plus- und ein Minuspol. Die Drähte schlängeln sich über Gauben und Vorsprünge. Wenn ein Waschbär am Regenrohr oder am Efeu hochklettert, um auf das Dach zu gelangen, bekommt er einen Stromschlag und haut ab. Doch es ist nahezu unmöglich, das ganze Grundstück abzusichern. Der Rasen sieht aus, weil die Waschbären den ganzen Rasen wie Wildschweine von oben bis unten einmal umgeflücht haben. Bei Waschbären können das mittlerweile annähernd so gut wie Wildschweine und ruinieren ihnen innerhalb von einer Nacht, weil sie Engerlinge suchen, den ganzen Rasen. Und da muss dann wieder entsprechend aufbereitet werden. So, ansonsten wünsche ich Ihnen viel Freude mit dem Herrn Becker. Danke. Der Hausbesitzer schnippt mit den Spitzen seiner Lederhalbschuhe die Erde in die Löcher zurück, geht dann Richtung Haus, dreht sich aber nochmal um. Wenn einer über Waschbären Ahnung hat, dann ist es er. Und seitdem er das Ganze betreut, ist zumindest im Haus Ruhe. Ja, das war hier auch wirklich echt heftig. Die haben also da oben, speziell jetzt hier da in dem Dachbereich waren die drin, die haben also nachts kein Auge mehr zugemacht und sowas. Weil es so laut ist, wenn die hier rumtrappeln? Das gehen die halt auf Wanderschaft, ne? Und dann Spieltrieb, Dämmung zerstören und solche Sachen halt, ne? Da liegt dann also auch mal Kot in Form von 5 bis 10 Liter Eimer voll. Und das ist natürlich dementsprechend, riecht es dann auch. Es geht so weit, dass sie ihr Dach dann komplett erneuern dürfen. Und wenn die jetzt hier hochgehen und da ist ein Fenster auf, würden die dann da reingehen? Überhaupt kein Thema. Bei ihm waren sie unten in der Küche durch die Katzenklappe. Da haben sie einen Kühlschrank aufgemacht und die Küchenschränke und die Erdbeeren und die Himbeeren. Das war alles dann in der Küche verstreut. Das war auch sehr lustig. Oder oben in den Schornstein rein und die Leute, die haben offene Kamine und dann kommt halt über den Kamin ins Wohnzimmer. Das wäre also auch nicht das erste Mal, dass man zum Beispiel auf der Couch sitzt. Das ist also gar kein Problem. Wir sind auf dem Heimweg nach Berlin. Die Abendsonne flimmert rötlich durch die Robinien, die am Straßenrand stehen. Links ein Feld mit Kartoffeln, rechts ein großes Maisfeld. Unser Blick auf die einheimische Natur hat sich in den letzten Monaten verändert. Automatisch überlege ich, aus welchen Ländern die Pflanzen kommen und warum sie hier sind. Mein Blick gleitet zum Horizont. Was guckt da hinten aus dem Feld? Sind es vielleicht Nandu-Köpfe? Also Heimat ist die Umgebung, die wir kennen und die wir lieben. Ingo Kovarik, Professor für Ökologie. Die Frage nach der heimischen Natur hängt vom Definitionsverständnis ab. Es gibt zwei Ansätze. Der erste ist, dass Pflanzen, die dieses Gebiet neu besiedeln, neue Bürger unserer Landschaft sind, Tiere genauso. Und der zweite Ansatz ist, Arten als nicht einheimisch zu bezeichnen, die durch menschliche Mitwirkung in unser Gebiet gelangt sind. In Deutschland speziell haben wir die Vorstellung stark verankert, dass Deutscher ist, wer auch deutsche Eltern hat. Das Recht des Blutes im Prinzip, dass wir gerne mal so die Vorstellung haben, es gibt überhaupt nur eine Heimat und das ist die, in der man halt geboren wurde, Kindheit hatte und so weiter. Regina Röhmhild, Ethnologin. Wenn man irgendwo anders hingeht, dann ist man zwangsläufig fremd und es ist sehr mühsam, da heimisch zu werden. Die sozusagen Menschheitserfahrung zeigt aber das komplette Gegenteil. Der Mensch ist nämlich ein Wesen, was es sehr wohl schafft, sich immer wieder neue Heimaten zu schaffen. Also hier sind Jungtiere drin, die haben jetzt einen Sommer. Das sind alles einheimische Tiere? Ja, wir haben nur. Mitte August. Wir sind bei Harald Groß in Bad Münstereifel, 30 Kilometer südwestlich von Bonn. Er ist Biologe und setzt sich für den Erhalt des deutschen Edelkrebses ein. Auf seinem Bauernhof am Waldrand gibt es, neben Silos und Scheunen, eine ca. 40 Quadratmeter große, in den Boden eingelassene Betonwanne. Darin stehen, auf selbstgebauten Holzböcken, mehrere Reihen abgedeckte Plastikbehälter. Wir klettern eine Leiter hinunter und folgen Harald Groß durch das knöcheltiefe Wasser zu einem der Becken. Die amerikanischen Arten ist ja nicht nur, dass das Verdrängungsprozesse sind. Bei den Krebsen ist ja die Besonderheit nur, dass diese amerikanischen Arten eine Pilzerkrankung übertragen. Und das macht das in diesem Fall besonders schlimm, ne? Weil die heimischen Arten überhaupt keine Abwehrchance gegen diese Krankheit haben und in ganz kurzer Zeit sterben. Harald Groß züchtet den deutschen Edelkrebs, um ihn in einheimischen Gewässern wieder anzusiedeln. Der Grund für die Erhaltung der regionalen biologischen Vielfalt liegt darin, dass wir eine Verantwortung haben, das, was sich in unserem Gebiet entwickelt hat, auch zu bewahren. Und wenn man jetzt sagt, ich tausche die eine Art durch die andere aus, dann wäre man in der Bilanz auf der gleichen Summe von Arten angelangt. aber wir hätten praktisch das, was wir im Gebiet haben, durch etwas ersetzt, was überall vorkommt. Also da kann ich jetzt der biologischen Argumentation nicht ganz folgen. Wir gehen davon aus, dass wir zu einer viel heterogeneren und vielfältigeren Kulturlandschaft weltweit noch kommen durch diese Prozesse als das Gegenteil. Also man muss die Gewässer aussuchen, wo man sie aussetzt. Ne? Wenn da amerikanische Arten schon im Gewässersystem sind, dann hat es wirklich keine Aussicht auf Erfolg. Ne? Ja, wir haben also ein paar Gewässer jetzt in Nordrhein-Westfalen, wie die Wupper, die Düssel, wo die Leute auch sagen, da kann man die Tiere langsam schon auch am Tag beobachten, weil so viele da sind. Die haben auch schon den ersten Eindruck, dass Fischbestände geringer werden. Und in kleineren Gewässern, da ist vielleicht die Möglichkeit, so eine Art auch wieder ganz rauszukriegen, mit sehr viel ehrenamtlichem Engagement, indem also viele Nächte lang immer Krebse abgesammelt wurden, über 2-3 Jahre, und nachher sind die Tiere verschwunden. Der deutsche Edelkrebs, ursprünglich in fast allen Gewässern Mitteleuropas zu Hause, wurde vor rund 100 Jahren durch die Krebspest fast vollständig ausgelöscht. Kurze Zeit später rissen die ersten amerikanischen Signalkrebse aus Restaurants aus. Da sie sehr viel schneller wachsen, sich stärker reproduzieren und widerstandsfähiger sind als der deutsche Edelkrebs, sind sie schnell zur vorherrschenden Art in einheimischen Gewässern geworden. Wir fahren weiter nach Wipperfürth im Bergischen Land. Hier ist einer der Anglervereine, die an Harald Groß' Projekt Rettet den Edelkrebs teilnehmen. Im Gewerbegebiet direkt an der Wupper stehen die Angler um ein paar Eimer mit Signalkrebsen. Ach, das sind die Reuse? Das ist eine Reuse, ja. Aber wir können ja mal runtergehen an Gewässer und da können wir die mal probieren. Genau. Die Reusen sind Körbe aus Plastik mit 2 runden, faustgroßen Löchern an den Seiten. Im Innern ist ein Köderfisch befestigt. Wenn ein Krebs in eine der Reusen gefallen ist, kommt er nicht so leicht wieder raus. Und das hier sind alles diese... Das sind alles Signalkrebse. Amerikanische Signalkrebse, die hier eingeschleppt worden sind. Ich hab jetzt hier gerade mal ein Krebs. Und da können Sie hören, wie der schlägt. Der ist jetzt angriffslustig. Oh je. Der will sich verteidigen. Hier haben wir natürlich einen Menschen. Das können Sie sehen hier an den 2 Geschlechtsteilen. 2 gleich? Ja. Und wie groß werden die? Also bis 16 Zentimeter. Körperlänge. Ah ja, und was frisst er? Alles. Irgendeiner hat mal gesagt, das wäre wie ein Schwein. Gemüse, Blätter, Aas, seine eigenen Genossen. Eigentlich Unterwasserpolizei, sagt man auch dazu. Ne? Der Angler zieht an einem Seil, nimmt die Reuse aus dem Wasser und begutachtet den Fang. Und man muss wirklich sagen, es macht auch Spaß. Wenn man sagt, wir setzen heute Abend Reusen auf, dann sind alle Leute sind denn da und das ist schon Übereifer. Es macht auch wirklich schon Spaß. Weil es dann hinterher zum Essen kommt oder was ist der Spaß daran? Nein, zum Essen ist es kein Spaß. Es ist mühsam, diese kleinen Ärmchen zu brechen und das Fleisch zu entnehmen. Aber es macht einfach Spaß, hier mit anderen Leuten dieses Projekt für den Dr. Groß, dass wir das hier durchführen können. Die Angler steigen die Böschung wieder hinauf und packen ihre Sachen zusammen. Doch, sind wir mächtig ehrgeizig. Um die komplett da herauszubekommen, müsste man die ja, ich sag mal, tagtäglich fangen. Man müsste nicht nur mit Reusen, sondern man müsste auch Nachtbegehungen machen und. Wir kriegen den hier nicht mehr weg, den Doch, Krebs. Wir würden den rauskriegen. Wir müssen abschotten, Feierabend zumachen und jeden Stein umbringen. Jeden Stein. Wir sind in Bad Wildungen, einem idyllischen Ort in der Nähe des Edersees, wo im Zweiten Weltkrieg die ersten beiden deutschen Waschbärenpaare freigelassen wurden. Auf dem Parkplatz vor dem Hotel Maritim sind wir mit einem Jäger verabredet, der anonym bleiben will. Ein etwa 65-jähriger, behäbiger Mann im Lodenmantel wartet in einem Auto. Im Kofferraum stehen mehrere abgedeckte Plastikwannen. Als wir an die Scheibe des Wagens klopfen, steigt er aus. Morgen ist Feiertag und da mache ich eine Fangpause. Aber ansonsten werden sie gnadenlos verfolgt und werden auch erschossen. Wir müssen weg. Zusammen durchqueren wir die Empfangshalle des Hotels Maritim, gehen an den Aufzügen vorbei ins Treppenhaus. Dann abwärts in den Keller. Durch lange, schmale Flure an Küchen und Waschräumen vorbei gelangen wir zu einer schweren Stahltür, der Durchgang zum alten Gebäudetrakt. Dort treffen wir den Hausmeister des Hotels. Hallo. Hallo. Hast du die Wohnung mal ausgeglichen? Nee, ich habe die nochmal, also das hat mir keiner Bescheid gesagt und ich war auch einmal da kontrolliert. Ja. Jetzt geht's erst in die Unterwelt. Wow. Wir gehen gebückt durch den schlecht beleuchteten niedrigen Gewölbekeller. Über uns Abwasserrohre und Kabelkanäle. Auf dem Boden zerfetztes Dämmmaterial. Mal gucken. Das ist der begehbare Versorgungsschacht für den ganzen Gebäudetrakt. Für Badehotel und Maritim. Ne? Das sind früher alte, so sollen so Baderäume gewesen sein. Und das sind auch diese alten Schächte, die Entlüftungen nach draußen haben. Und da dringen die Bären ein. Die hocken hier oben auf den Leitungen drauf und wärmen sich. Ne? Das ist alles Bärenkot, was hier so rumliegt, ne? Was sich hier angesammelt hat. Und hier ist die erste Falle, denn hier unten ist Wasser irgendwo und die holen sich immer Wasser. Und aus dem Grunde habe ich die hier hergestellt und habe auch hier schon ein paar drin gefangen. Und warum gehen die da rein? Weil hier ein Köder drin ist. Hier ist ein Eisengestänge und ich fange die mit Dörrobst. Ah. Und die gehen dann hier rein, die wittern das. Und wenn die da an dem Gestänge arbeiten, zack. So, das ist die nächste hier. Ich habe also schon erlebt, dass ich zwei auf einmal in der Falle hatte und so weiter. Also die sind ein bisschen dumm, sind sie schon. Ein Marder ist cleverer. Und wenn jetzt einer hier drin ist, was machen Sie dann? Ich habe einen Revolver und schieße den tot in der Falle. Genau auf den Kopf, in der Falle ist am sichersten. Da steigt er sich sofort. Die sind neugierig. Meistens geht der mit dem Kopf schon hier oben drunter oder versucht da reinzubeißen oder was. Ne? Das ist eine Sache, wenn ich den mache, macht es ein anderer. Ich will eben, dass wir möglichst keine Qualen haben und dass sie schnell weg sind. Und das geht auch kurz und schmerzlos. Das ist ruckzuck und da ist der in einem Fangeimer drin und verschwindet dann. Ne? Aufnahme vom 19. Mai. Mit dem Berliner Wildtierbeauftragten Dirk Ehlert auf der Fahrt zurück zur Jagdbehörde in Berlin-Mitte. Also dann bejagen und die Tiere wegnehmen, wenn hinterher tatsächlich auch sichergestellt ist, dass die Tiere dann nicht nachkommen. Und das ist nicht der Fall. Das heißt, wenn man Tiere wie Waschbären fängt, rausnimmt, dann ist es häufig so, dass innerhalb von kurzer Zeit, spätestens nach einem Viertel, halben Jahr, dasselbe Revier wieder neu besetzt ist. Und bei den Waschbären ist es sogar so, dass die Anzahl der Nachkommenschaft ja sogar die entsprechenden Gewichtungen der Geschlechter reproduzierend steuern können. Und wir werden uns wohl daran gewöhnen müssen, dass im Stadtgebiet als solches, nicht nur in Berlin, sich mehr Tiere, als uns vielleicht lieb sind, rumtreiben werden. Wir fahren auf der Autobahn Richtung Berlin. Dort haben wir einen Termin mit Birgit Protze vom Grünflächenamt Treptow-Köpenick. In Altklinike wurde von Anwohnern einer Grünanlage eine Herkulesstaude gemeldet. Wir parken zwischen Einfamilienhäusern mit ordentlich gemähten Gärten. Als wir zu der Streuobstwiese kommen, auf der das Gras hüfthoch wächst, sind wir erstaunt über so viel Natur inmitten des Wohnviertels. Die Herkulesstaude kam Anfang des 19. Jahrhunderts als Zier- und Honigpflanze nach Deutschland. Wie die Minarette prächtiger Moscheen ragen vereinzelt die Dolden zwischen den hohen Grashalmen hervor. Mit Motorsensen, Hacken und Spaten kämpfen die Mitarbeiter von Frau Protze gegen die Invasoren an. Ihre Hände sind durch dicke Arbeitshandschuhe geschützt. Sind Sie der Nachbar, der die Pflanze hier entdeckt hat? Aber nicht so viel versprochen, wa? Hm. War dauernd angerufen hier im Grünflächenabend da. Warum haben Sie da denn angerufen? Na, weil das ein gefährliches Gerät ist hier. Das war ja ein Riesending mit der Blütendolde oben drauf. Das wächst ja noch aus nachher. Die Nachbarin hier, die hat das wohl mal angefasst. Die hat sich hier an der Haut alles verbrannt. Das hat ja, ist ja nicht mehr geheilt und alles sowas. Ja. Man muss im Prinzip bedeckt sein und darf nicht diese Inhaltsstoffe an die Haut kommen lassen. Weil besonders eben dann bei Sonnenstrahlung da photochemische Reaktionen stattfinden. Neben der Herkulesstaude haben sich auch andere gesundheitsgefährdende Aliens in Deutschland angesiedelt. Einen wahrhaften Medienwirbel hat die Ambrosia wegen ihrer hochallergenen Wirkung verursacht. Den hat schon Kontakt, bei der geht schon los am Arm. Was passiert denn da? Die sagte wohl, das fängt an zu jucken und so ein bisschen zu brennen. Darf ich mal sehen? Ja. Es ist schon wieder fast weg. Es ist nur ein ganz kurzer Kontakt gewesen, es war nur ein Sekundenkontakt. Wir haben gleich reagiert mit Kaltwasser und Seife und dadurch war es dann gleich okay. Birgit Protze führt uns zu einem Arbeiter mit Motorsense. Ein Stück weiter stopfen zwei Männer zerhackte Pflanzenteile in blaue Plastiksäcke. Hallo. Hier haben wir eigentlich den Schwerpunkt. Was? Mähen Sie jetzt hier nur das Gras oder machen Sie auch die Herkules-Staude mit der Motorsense weg? Bleiben zuvor das Gras, dann die Vegetationsteile, die grünen Teile ab und die werden dann gleich erstmal unschädlich transportiert und anschließend wird die Wurzel ausgegraben. Der Arbeiter, der uns eben den Arm seiner Freundin gezeigt hat, kommt dazu, wischt sich mit seinem Ärmel über die Stirn, deutet dann auf die Wurzel der Herkulesstaude. Und dann geht's mit dem Spaten, dann gehen wir dann auf Tiefe, dass wir den dann rausholen. Dann wird er nochmal kommen, dann müssen wir nochmal die Wurzeln rausnehmen. Ja. Und dann so nach dem dritten, vierten Mal ist er tot. Hier in dem Bereich besteht die Chance, den eben auszurotten, wenn wir da intensiv dranbleiben. Und das haben wir uns jetzt auf die Fahnen geschrieben. Auch dank Ihrer Nachfrage. Sind wir jetzt schuld? Ja, positiv schuld. Und was machen Sie mit den Resten? Die sollen in diesen Beuteln letztendlich verrotten. Ob sich Pflanzen gut bekämpfen lassen, hängt von ihrer Biologie ab. Wenn Sie eine einjährige Art wie das Springkraut nehmen und das ausreißen, dann ist diese Art weg. Allerdings ist dann die Frage: Kann dieser Standort wieder besiedelt werden, etwa an einem Bach, wenn vom Oberlauf neue Samen kommen? Dann lohnt sich die Bekämpfung nicht, denn im nächsten Jahr werden sie wieder da sein. Deswegen ist eine wichtige Regelung bei Bekämpfungen zu schauen, ob sie wirklich aussichtsreich sind und dann ein paar Jahre durchhalten. Wie viele Leute helfen jetzt hier auf diesem Feld? Also in unseren Gruppen, da haben wir jetzt glaube ich 9 oder so. Es ist heuer natürlich ein bisschen weniger, weil bei dem Wetter, wer tut da schon gern Springkraut ausreißen. Was ist denn das für ein Gerät? Alles mehr! Und das Gerät, das ist ja auch ganz praktisch, oder? Das ist eine Motorsense. Da gibt es einen Faden dran, ne? Und das ist halt der Stern, der, da kann man stärker die Sache meilen. Können Sie es mal anschmeißen? Soll ich? Da haben wir bis daher alles weg, der Lieber. Ein Stück weiter Richtung Ufer ragen die Köpfe einiger Helfer aus dem Springkraut. Ich gehe zu einer Frau mit Gartenhandschuhen und Kopftuch. Und hier wird's ausgerissen? Genau. Da wird's ausgerissen. Aber da, wo wir heute hin können, da reißen wir's aus. Da unten ist der Ufer los, da kannst du mit dem Ausreißen nicht mehr anfangen. Da muss man Freude an der Heimat haben, dass man das macht. Ist das die Wurzel? Nee, das ist nicht die ganze. Das ist nicht die ganze. Und ist das schlimm, wenn was drin bleibt? Ja, weil es wieder wächst, so, weil es geschickter wächst. Wenn man die Pflanze zum Beispiel hier abmäht, dann kommt hier beim Knoten sofort wieder ein neuer Stängel raus. Ganz ausrotten kann man so mit Sicherheit. Das ist natürlich aber schade, wenn zum Beispiel Bereiche wie hier, Naturschutzgebiete, wo also heimische Vegetation in voller Pracht vorhanden ist, wenn diese Pflanzen dann diese Vegetation zuwachsen und verdrängen. Es gibt Chancen, man sieht es ja hier an dieser Fläche, wo früher praktisch also riesige Flächen waren, haben wir heuer nur noch vereinzelte Bestände, die wollen wir jetzt ziemlich schnell beseitigen. Also wenn man ein bisschen was macht, dann kann man schon sehr viel bewegen. Die Helfer sammeln sich an einer Holzhütte am Waldrand. Der Bürgermeister, Alois Wildfeuer, holt eine Warmhaltebox mit Leberkäse und Körbe mit Semmeln aus dem Wagen. Vor der Hütte sind Tafeln aus Bierbänken und Tischen aufgebaut. Ja, wir sind jetzt wieder fast komplett. Der Teil aus Bruck, die sind noch unterwegs. Haben eine kleine Brotzeit und einen kleinen Abschluss da heraus gemacht, weil wir gesagt haben, sitzen wir uns ganz gemütlich noch zusammen. Ich bin natürlich im Namen der Gemeinde und auch im Bayerischen Waldverein, dass ihr heute euch Zeitnummer habt, damit wir einfach für unsere schöne Gemeinde wieder ein bisschen was beitragen, damit sich dieses Unkraut nicht noch mehr ausbreitet. Zum Abschluss, ich weiß nicht, Schoß, möchtest du noch was sagen? Ansonsten wünsche ich guten Appetit und schneide sofort einen Leberkäs auf, weil die Leute hungrig sind. Ich möchte gerade anfügen dazu. Wir werden schon wieder dumm reden und werden auch sagen, da habt ihr umsonst gearbeitet oder was. Man kann irgendwo jede öffentliche Aufgabe hinterfragen und sagen, das ist irgendwo selbst nicht richtig. Aber es ist auch schön, wenn man zusammenkommt und ich hoffe, dass die meisten trotzdem ein wenig Spaß gemacht hat. In diesem Sinne auch jetzt haben wir einen guten Appetit. Also es gibt Parallelen in der Fremdenfeindlichkeit Menschen gegenüber und auch Tieren und Pflanzen gegenüber. Und ich glaube, dass viel gewonnen ist, wenn man unabhängig von Vorurteilen Vorteile und Nachteile, die mit neuen Arten verbunden sein können, gewissenhaft prüft und dann überlegt, was man eigentlich will. Und ich finde es schon interessant, dass es eben in diesen Bereichen, wo es nicht unmittelbar um Migration von Menschen geht, noch mal viel drastischer eigentlich zum Ausdruck kommt, was für an sich sehr rassistische Bilder wir da im Kopf haben. Weil da sozusagen dieser Filter, der eben doch durch eine gewisse Zivilisierung unseres Denkens existiert, weil da dieser Filter scheinbar nicht angewandt wird. Ich gehe weiter die Streuobstwiese entlang, der Abendsonne entgegen. Ein Flugzeug startet. Fliegt einen Bogen, steigt steil in den Himmel und hinterlässt einen Kondensstreifen. Die weiße Linie löst sich langsam am roten Abendhimmel auf, wird von einem anderen Kondensstreifen gekreuzt. Die Sonne verschwindet hinter der Silhouette der Stadt. Die Zeit der nachtaktiven Aliens und deren Jäger bricht an. Der Waschbär kriecht aus seiner Höhle, streckt und räkelt sich. Der Jäger steigt in seinen Mercedes und schmeißt die Flinte auf den Rücksitz. Weidmannsheil. Auf einem Baum ein Waschbär, Simsaladim, Bamba, Saladu, Saladim. Auf einem Baum ein Waschbär saß. Da kam ein junger Jäger, Simsaladim, Bamba, Saladu, Saladim. Der schoss den armen Waschbär tot. Doch als ein Jahr vergangen war, Simsalabim, Bamba, Saladu, Saladim, da war der Waschbär wieder da. Aliens, die Invasion exotischer Tiere und Pflanzen. Ein Feature von Stella Lunke und Josef Maria Schäfers. Mit Kommentaren von Ingo Kovarik, Biologe, TU Berlin. Und Regina Röhmhild, Ethnologin, Humboldt-Universität Berlin. Und zahlreichen anderen Aliens, Kennern und Jägern. Es sprachen Marielle Jana Subka und Christian Wittmann. Gitarre und Bass, Martin Kaluza. Schlagzeug, Bernd Özsevim. Blasinstrumente, Marielle Jana Subka. Regie, Komposition und Realisation, die Autoren. Redaktion, Annette Blaschke. Im Endeffekt glaube ich inzwischen, dass wir letztlich durch die Folgen der Globalisierung dazu gezwungen werden, unseren westlichen Rassismus zu überdenken, weil wir werden diese Migration nicht aufhalten. Wir werden uns an neue Verhältnisse gewöhnen müssen und diese Überlegenheitshaltung dem Rest der Welt gegenüber extrem überdenken müssen. Eine Produktion im Auftrag von Westdeutschem Rundfunk und Deutschlandfunk 2011.